Hi, our wonderful friends. Hallo, unsere wunderbaren Freunde. Let's talk a little bit about the church. Lasst uns ein bisschen über die Gemeinde reden. Because church is very important. Denn die Gemeinde ist sehr wichtig. Do you know, this is something that is really amazing. Das ist wirklich erstaunlich. Church is God's invention, it's not man's invention. Die Gemeinde ist eine Erfindung Gottes, nicht des Menschen. Church was actually invented by God for incredible purposes. Die Gemeinde wurde von Gott für unglaubliche Dinge erfunden. Church is supposed to be a place of healing. Die Gemeinde soll ein Ort der Heilung sein. A place of restoration. Ein Ort der Wiederherstellung. A place of acceptance. Ein Ort der Annahme. And yet the very thing that God intends to be a place of acceptance and love and care. Doch obwohl Gott sie als Ort der Annahme, Liebe und Fürsorge vorgesehen hat, has actually also been a place of pain and confusion. Ist sie auch ein Ort des Schmerzes und der Verwirrung? Confusion. How did this happen? Wie konnte das geschehen? Reden wir etwas darüber, wie die Gemeinde eigentlich sein sollte. What's not supposed to be. Und wie nicht? And then hopefully we can learn a lot of things. Daraus lernen wir hoffentlich eine Menge. Look, the first thing I wrote down here in my notes is this. Das erste, was ich dazu notiert habe, ist folgendes. We have made church a place with a building that we go to that has organized programs. Wir machten die Gemeinde zu einem Ort mit einem Gebäude, zu dem wir gehen, wo wir ein organisiertes Programm haben. Lasst mich das wiederholen. We've made church a place with a building that we go to. Wir machten die Gemeinde zu einem Ort mit einem Gebäude, zu dem wir gehen, that has organized programs. Wo wir ein organisiertes Programm haben. When in reality it is a group of people intimately connected with one another. Dabei ist sie in Wirklichkeit eine Gruppe von Menschen, die eng miteinander verbunden sind. In perfect love, in vollkommener Liebe, where Jesus is the head, wo Jesus das Haupt ist, and expresses himself through the church, und sich durch die Gemeinde ausdrückt. Think about this. Denk darüber nach. So, if I say we've made church a place with a building and programs, wenn ich also sage, wir machten Gemeinde zu einem Ort mit einem Gebäude und einem Programm, what does it mean? Was bedeutet das? It means that Jesus never intended that. Das heißt, Jesus hatte so etwas nie beabsichtigt. Hang on, Reinhard. Moment mal, Reinhard. Jesus never intended to have buildings and programs. Wollte Jesus nie ein Gebäude und nie ein Programm? See, this has been the big question. Das ist die große Frage, die wir uns stellen. So, what structure is the church supposed to have? Welche Struktur sollte die Gemeinde haben? And people have actually fought over that for centuries. Darüber stritten sich die Menschen im Laufe der Jahrhunderte. Denominations have arisen because churches split because they fought over the structure. Viele Konfessionen entstanden, da sich die Gemeinde spaltete, weil sie sich über die Struktur zerstritt. Denk darüber nach. So is church structure right or is church structure wrong? Ist also Gemeindestruktur richtig oder falsch? It depends. Es kommt darauf an. It can be right or it can be wrong. Sie kann richtig oder falsch sein. The question we have to ask is very simple. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ganz einfach. What is the purpose of the structure? Was ist der Zweck der Struktur einer Gemeinde? Look at this. Schau mal. What I said to you, I'm going to repeat now. Ich wiederhole, was ich bereits sagte. In reality, church is a group of people. In Wirklichkeit ist Gemeinde eine Gruppe von Menschen. So, several people together, that's a church. Mehrere Menschen zusammen sind also eine Gemeinde. Intimately connected with one another in perfect love. Sie sind in vollkommener Liebe eng miteinander verbunden. Where Jesus is the head. Wo Jesus das Haupt ist. And he himself expresses himself through the church. Und sich selbst durch die Gemeinde ausdrückt. So. Also. If we as a family have a house, wenn wir als Familie ein Haus haben, what house is the right house? Welches Haus ist dann richtig? The house is the structure. Es ist das Haus mit einer Struktur. But the house is not the family. Aber das Haus ist nicht gleich Familie. Is it wrong for the family to have a house? Ist es falsch, wenn die Familie ein Haus hat? Of course not. Nein, natürlich nicht. It is wrong when we make the family, when we make the house the family. Es ist aber falsch, wenn wir das Haus zur Familie machen. See the difference? Siehst du den Unterschied? What house is right for a family? Welches Haus ist also für eine Familie richtig? Yeah. Which structure is right for the church? Welche Struktur ist für eine Gemeinde richtig? Think about it. Denk darüber nach. The whole purpose, der Zweck, of the house is so that the family can live together and express itself. Des Hauses ist, dass die Familie zusammenleben und sich entfalten kann. Did you hear me? Verstehst du mich? The purpose of the house is that the family can unite, can live and can express itself. Der Zweck des Hauses ist, dass die Familie zusammenleben und sich entfalten kann. Familie possa se reunir e se expressar juntamente. This is why you cannot say a house has to be built like this, has to have 3 bedrooms, 2 bathrooms, this kind of yard, you can't say that. Yep. Deshalb kannst du nicht sagen, das Haus muss so gebaut sein, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder und so einen Garten haben. Das kannst du nicht sagen. A house has to be built that way that the family can live together and express itself. Ein Haus muss so gebaut sein, dass die Familie zusammenleben und sich entfalten kann. Que aquela família possa conviver e se expressar. So families are different. Familien sind alle anders. Different sizes. Familien sind unterschiedlich groß. Family has different dynamics. Familien haben eine unterschiedliche Dynamik, cultures. Unterschiedliche Kulturen. So what have we done? Was haben wir gemacht? We've taken one standard, wir haben einen Standard genommen and we said, the church has to be structured like this. Und gesagt, die Gemeinde muss so strukturiert sein. But I don't believe that. Das glaube ich aber nicht. I believe once we understand the purpose of the very structure of the church, ich glaube, sobald wir den Sinn und Zweck einer Gemeindestruktur verstehen, so that we can function as a church. Nämlich damit wir als Gemeinde funktionieren und Jesus gut repräsentieren können. Ich mache mal eine provokante und schockierende Aussage, die ich absichtlich überspitzt formuliere, um dich zum Nachdenken anzuregen. In Wirklichkeit kann sich die Struktur der Gemeinde jeden Monat ändern. Ich weiß, das ist etwas übertrieben. Damit will ich sagen, die Struktur der Gemeinde soll so flexibel sein, dass sie sich ändern kann, wann immer es nötig ist. Denk darüber nach. Zwei Menschen heiraten und gründen eine Familie. Was brauchen sie? Small apartment, eine kleine Wohnung, one bedroom, little living room, ein Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer, kitchen, a bathroom, eine Küche, ein Badezimmer. Ist das gut so? Können sie sich als Familie entfalten? Ja, das können sie. What is if they have five children? Was ist, wenn sie fünf Kinder haben? Could they still function? Können sie trotzdem funktionieren? You can adapt them anything. Ah, man kann sich an viele Dinge anpassen. The truth is, they could not function well as a family. In Wirklichkeit können sie als Familie nicht gut zusammenleben. Yeah. The structure has to change. Also muss sich die Struktur ändern. The children grow up and they all go away and they're home alone. Ah, die Kinder werden erwachsen, ziehen alle aus und sie sind wieder alleine zu Hause. So they still need the big house. Brauchen sie dann noch ein großes Haus? The structure needs to change. Nein, die Struktur muss sich ändern. See, if you understand the purpose of structure, wenn du verstehst, dass der Zweck einer Struktur is so that people can function as a church. Darin besteht, dass die Menschen als Gemeinde funktionieren können. Suddenly the life of the church becomes the priority and the structure becomes secondary. Wird das Leben der Gemeinde plötzlich zur Priorität und die Struktur zur Nebensache? But what have we done in general? Aber was taten wir im Allgemeinen? In general, we make structure the unchangeable thing. Wir machten die Struktur zu einer unveränderlichen Sache. You have to have a building. Wir brauchen ein Gebäude. Suddenly the pandemic comes and the building is no use. Plötzlich kommt die Pandemie und wir brauchen es nicht mehr. So suddenly church does not express itself anymore because we are not willing to let go of the structure. Auf einmal kann Gemeinde sich nicht mehr entfalten, weil wir nicht bereit sind, die Struktur loszulassen. If you study church history, you will find out a very interesting thing. Wenn du Kirchengeschichte studierst, stellst du etwas sehr Interessantes fest. The persecution did not stop church, it actually caused the church to thrive many, many times. Verfolgung stoppte die Gemeinde nicht. Im Gegenteil, sie ließ die Gemeinde immer weiter erblühen. You know why? Weißt du warum? Because they did not make structure the church, they made structure to serve the church. Sie machten die Gemeinde nicht zu einer Struktur, sie gaben ihr eine Struktur, die der Gemeinde diente. In a big house. Ich möchte kein großes Haus haben. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. So I see church just like this. Ich sehe die Gemeinde folgendermaßen. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.